Herz schlägt in meiner Brust und lässt mein Blut zu Eis gefrieren, weil ich kälter sein muss als das Eis, was mich umgibt. Und die Menschen werden stumm, weil sie nicht verstehen können, was führt mich dazu. Ein böses Herz schlägt in meiner Brust und lässt mein Blut zu Eis gefrieren, weil ich kälter sein muss als das Eis, was mich umgibt. Und die Menschen werden stumm, weil sie nicht verstehen können, was führt mich dazu. Vom Elternhaus verstoßen, wuchs ich auf unter den Tieren und ich scheine zu verlieren. Empathie für den Mensch, ich fühl mich nur noch wohl, wenn ich sehe, wie ihr leidet oder euch quält, bis ihr um euer Leben kämpft. Das Blut in meinen Adern ist gefroren zu dem Eis und niemand trägt den Dorsch, der nicht den Schlüssel dazu weiß. Verschlossen das Geheimnis bis in alle Ewigkeit. Meine Gedanken sind auf deinen Tod gelenkt. Wenn du versuchst, dich mir zu nähern, dann verbrennt dein ganzer Körper zu der Asche und dem Staub. Unter meiner Haut sind die Flammen des Vulkan, doch auch er scheitert daran, mein Herz zu wärmen. Ein böses Herz schlägt in meiner Brust und lässt mein Blut zu Eis gefrieren, weil ich kälter sein muss als das Eis, was mich umgibt. Und die Menschen werden stumm, weil sie nicht verstehen können, was führte mich dazu.